Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Urbach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrensausen, unserem Audiomagazin, das Sie unter wissen.de/ohrensausen auch als Podcast downloaden können. Heute hören Sie den zweiten Teil unserer Serie China und Olympia, die aktuelle Frage der Woche und einen Programmtipp auf wissen.de. Viel Spaß dabei! Die Welt zu Gast in China. Das Auge der Welt wird während der Spiele auf China ruhen. Und so dürfen die Verantwortlichen hoffen, durch ihre nichts dem Zufall überlassene Organisation der Spiele ein strahlendes Bild des neuen, starken und stolzen China zu präsentieren. Die Vergabe der Spiele an China bot der kommunistischen Führung die einmalige Gelegenheit, sich und der Welt eine Bühne zu schaffen, auf der sich das neue China beweisen kann. Perfektion, Stärke, Weltoffenheit und materieller Fortschritt sollen alte Bilder eines unterentwickelten, schwachen China verdrängen, das seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Vielzahl von nationalen Traumata erlitten hatte. Wir blicken zurück. Machtdemonstration. Das Geschichtsbewusstsein der Chinesen ist bis heute tief geprägt durch die Erfahrung von inneren Krisen und Ohnmacht gegenüber den Kolonialmächten sowie dem aggressiven Vormachtstreben Japans. Bei der Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober 1949 appellierte die Kommunistische Partei an den Patriotismus ihrer Bürger, um einen neuen Anfang zu wagen. Schroffe Kursänderungen stürzten das Land jedoch mehrfach in tiefe Krisen und in eine weitgehende Isolation. Mit der wirtschaftlichen Öffnung und der Deng Xiaoping Ende der 1970er Jahre kam es zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensumstände vieler Chinesen sowie der internationalen Präsenz Chinas. Inzwischen gibt es weltweit eine Vielzahl von Konfuzius-Instituten, die den deutschen Goethe-Instituten vergleichbar sind und die im Ausland Chinas Sprache und Kultur vermitteln sollen. Der große Nationalstolz der Chinesen ist ein wichtiges Bindeglied in der sehr heterogenen Gesellschaft des Landes und dient auch dazu, eine Zersplitterung zu verhindern. Die Botschaft, die von den Olympischen Spielen ausgehen soll, richtet sich daher auch direkt an die vielen Gruppierungen und Völkerschaften am Rande der chinesischen Gesellschaft. Man will ihnen vermitteln, dass sie unumstößlich zu China gehören. Innenpolitisch wie außenpolitisch sind es also Spiele der Machtdemonstration. Die Entwicklung der Spiele in China. Bereits zu den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, 1896 in Athen, waren die Chinesen eingeladen worden, doch beim Kaiserhaus bestand keinerlei Interesse an einer Teilnahme. Die junge chinesische Presse allerdings berichtete 1904 von den Olympischen Spielen und brachte den Chinesen langsam die olympische Idee näher. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs wurde 1915 die damalige Republik China vom IOC zu den Olympischen Spielen eingeladen. Aber erst 1932 nahmen tatsächlich chinesische Sportler an den Spielen teil. In den 1950er Jahren herrschen Streitigkeiten darüber, ob die Volksrepublik allein oder auch der Sportverband aus Taiwan bei den Spielen antreten dürfe. Das Dilemma der zwei China blieb auch, nachdem sich die Volksrepublik aus der außenpolitischen Isolation gelöst hatte. 1979 wurde das Olympische Komitee der Volksrepublik China vom IOC als Repräsentant für Gesamtchina bestätigt und ihm die Verwendung der Nationalhymne und Nationalflagge gestattet. Die Sportler aus Taiwan mussten ihre bisherige Hymne sowie das Wappen abändern. Den Spielen in Moskau blieb China aus Protest gegen den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan fern. 1984 errang China in Los Angeles dann das erste olympische Gold. Im April 1991 bewarb sich China für die Spiele im Jahr 2000, unterlag jedoch dem australischen Sydney. Der Traum, Ausrichter der Olympischen Spiele zu werden, sollte sich erst 10 Jahre später realisieren. Beijing erhält den Zuschlag. Am 13. Juli 2001 erhielt Beijing den Zuschlag des IOC zur Ausrichtung der Sommerspiele 2008. Damit hatte sich China in nur 2 Wahlgängen gegen die Konkurrenten Toronto, Paris, Istanbul und Osaka durchgesetzt. Mit großem Jubel feierte die Bevölkerung der chinesischen Hauptstadt dieses Ereignis. Anders als beim ersten Mal ließ Beijing bei der Bewerbung um die Spiele 2008 nichts ungeplant. Unter dem Motto »Grüne Olympische Spiele« propagierte Beijing den Umweltschutz als wichtiges Ziel. Beim Bau der neuen Sportstätten setzte man auf umweltfreundliche, energiesparende Technologien, am Stadtrand wurden Korridore mit Grünflächen angelegt, Müllkippen wurden zugedeckt und Initiativen gestartet, um die Bewohner für das Thema Umweltschutz zu sensibilisieren. Beijings allgegenwärtiges Umweltproblem, den Smog, will man in den Griff bekommen, indem neue Buslinien eingesetzt und das U-Bahn-Netz weiter ausgebaut werden. Während der Spiele soll es sogar temporäre Fahrverbote für PKWs in der Stadt geben. Kritische Stimmen. Kritiker der Vergabe der Olympischen Spiele an China äußern sich jedoch skeptisch in Bezug auf die Nachhaltigkeit aller Bemühungen Chinas. Mehr als 70 lokale Verordnungen und Gesetze wurden bereits 2006 erlassen. Sie erleichtern es den Ordnungskräften, nicht erwünschte Personen wie etwa Bettler oder Wanderarbeiter aus der Stadt zu entfernen. Immer wieder regte sich Protest gegen Zwangsumsiedlungen aus Stadtvierteln, die für den Bau von Sportstätten und die neuen Verkehrswege betroffen waren. Menschenrechtler prangern zudem an, dass China die höchste Rate an Todesstrafen weltweit aufweist. China ist kein Rechtsstaat. Die Kommunistische Partei bestimmt trotz einiger Reformansätze das politische Leben der Volksrepublik. Eine Gewaltentrennung gibt es nicht und eine Zivilgesellschaft, die eine Kontrollfunktion wahrnehmen könnte, entsteht nur langsam. Willkür und Korruption sind trotz medial in Szene gesetzter Kampagnen der Partei weiterhin ein großes Problem auf allen Ebenen. Meinungsfreiheit ist kein garantiertes Recht, obwohl sich viele Bürger inzwischen sehr viel ungezwungener äußern als in der Vergangenheit. Sobald aber Belange des Staates betroffen sind, endet die Liberalität. Diesen Beitrag können Sie auch unter wissen.de/China2008 nachlesen. Die Frage der Woche. Warum ist der Himmel blau? Eine Frage, die man als Erwachsener sich kaum zu stellen traut, aber die Kinder einem früher oder später garantiert stellen werden. Unsere vereinfachte Erklärung. Das Sonnenlicht landet nicht direkt auf der Erdoberfläche. Es muss zunächst die Atmosphäre durchqueren. Auf dem Weg zur Erde trifft das Licht auf die verschiedensten Teilchen, Staub, Wassertröpfchen, die in der Luft schweben und so weiter. Das Licht wird an diesen Teilchen umgeleitet, also quasi in verschiedene Strahlen zerlegt. Diesen Vorgang bezeichnet man auch als Lichtstreuung. Dass das Sonnenlicht keineswegs nur weiß ist, wie wir es wahrnehmen, sondern ein ganzes Farbspektrum bietet, sieht man an dem Naturphänomen des Regenbogens. Das Licht wird hier an den herunterfallenden Regentropfen in seine einzelnen Farben zerlegt. Und diese Farben werden übrigens Spektralfarben genannt. Die Stärke der Streuung des Lichts hängt von seiner Wellenlänge ab. So ist blaues Licht kurzwelliger als beispielsweise rotes Licht. Und daher wird das blaue Licht stärker gestreut als das rote. Der Himmel sieht blau aus. Intensiver leuchtet es blau, wenn die Luft sauber und trocken ist, also wenige Partikel oder Wassertröpfchen darin vorhanden sind. Diese Bedingungen herrschen meist bei Kaltlufteinfluss. Bei feuchter Witterung und vielen Dunst- und Staubpartikeln werden dagegen auch die langwelligen Anteile des Lichts stärker gestreut. Die Folge? Ein weißlicher oder trüber Himmel. Der aktuelle Programmtipp der Wissen.de Redaktion. Üb immer Treu und Redlichkeit. Diesen berühmten Liedanfang kennt wohl jeder. Doch fragt man nach der zweiten Zeile, tappt das Gedächtnis oft im Dunkeln. Bei deutschen Liedern älteren Jahrgangs kein Einzelfall, schließlich ist der Titel in aller Regel auch die erste Zeile und die kennt man. Doch dann? Gesungen hat man das Lied im Zweifel als Kind oder Jugendlicher in Elternhaus oder Schule und seitdem nicht mehr. Aber vielleicht sind Sie ja ähnlich neugierig wie unsere Redakteure, die doch unbedingt den Rest von »Üb immer treu und Redlichkeit« hören wollten und schwer erstaunt waren, was sich dahinter verbarg. Machen Sie also jetzt den Test »Die zweite Zeile« unter www.wissen.de/gedichte. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de.